sich der blutige Krieg in Tschetschenien, Protesten, Krawallen und zerstörten Häusern, nationalistischen Rechtspartei, die Höhe der Arbeitslosenhilfe richtet sich. Impressum, der linke Medienspiegel auf Radio Korax. Beginnen wollen wir den linken Medienspiegel mit dem Privatisierungsschwindel in Griechenland, ehe wir uns der bundesdeutschen Innenpolitik zuwenden. Und hier wollen wir beginnen mit einem deutschen Abfallprodukt, und zwar mit dem Erstarken der rassistischen AfD bei den letzten Wahlen. Ehe wir weiterschauen zum gefährlichen Nichtwissen der Behörden. Hier geht es um Sprengstoffdelikte durch Nazis. Dann wollen wir plötzliche Todesfälle betrachten im Umfeld des NSU, ehe wir nach Chile schauen. Dort ist jeglicher Schwangerschaftsabbruch verboten. Ähnliche Gesetze drohen auch durch den Rechtsruck in Europa und unser erster Artikel ist aus der Le Monde Diplomatique vom März 2016 und dieser heißt Privatisierungsschwindel in Griechenland. Seit Jahrzehnten rollt über Europa eine Privatisierungswelle hinweg, die viele Investoren, Banken und Beraterfirmen reich, aber nur wenige Bürger glücklich gemacht hat. Das große neoliberale Versprechen, privatisierte Versorgungsunternehmen könnten ihre Kunden billiger bedienen mit Wasser, Strom, Verkehrsangeboten, hat sich regelmäßig als Trug und oft genug auch als Lug erwiesen. Die neueste Studie des Transnational Institute, TNI, über das Wirken der Privatisierungsindustrie kommt zu dem Schluss, es gebe keinen Beleg dafür, dass privatisierte Firmen effizienter arbeiten. Dagegen habe die Privatisierungswelle die Lohnstruktur unterspült, die Arbeitsbedingungen verschlechtert und die Einkommensunterschiede vergrößert. Ein Sonderfall in Sachen Privatisierung ist Griechenland. Im Zuge der Schuldenkrise wird das Land von seinen Gläubigern gezwungen, möglichst viele öffentliche und halböffentliche Unternehmen zu verkaufen oder zu verpachten, mit dem alleinigen Ziel, die staatliche Schuldenlast abzutragen. Diese Veräußerung öffentlichen Besitzes ist der absurdeste Aspekt der Rettungsprogramme, die der griechischen Wirtschaft eine siebenjährige Rezession beschert haben. Einen bankrotten Staat mitten in der Krise zur Privatisierung öffentlicher Unternehmen zu zwingen, bedeutet stets einen Verkauf zu Discountpreisen, konstatieren die TNI-Autoren. Selbst das berühmte Tafelsilber ist in einer tiefen Rezession zu einem fairen Preis nicht loszuschlagen. Sein Verkauf erfüllt den Tatbestand der Untreue. Das gilt ganz unabhängig von der Abwägung der gesellschaftlichen Vor- und Nachteile eines öffentlichen Sektors. Das ist im Fall Griechenland freilich komplizierter als anderswo, weil es für bestimmte Privatisierungen durchaus Argumente gibt, etwa bei staatlichen Unternehmen, die traditionell als Versorgungsbetriebe der besonderen Art dienen, weil sie nicht nur unentbehrliche Leistungen, Strom- und Verkehrsverbindungen bieten. Ihr sekundärer Daseinszweck besteht darin, die Klientel der jeweiligen Regierung mit gut bezahlten, sicheren und häufig bequemen Posten zu versorgen, auf Kosten der Kunden und der Steuerzahler. Das erklärt, warum die Veräußerung öffentlicher Dienstleister bei vielen Griechen keineswegs unbeliebt war. Eine große Mehrheit war für die frühere Teilprivatisierung der Telefongesellschaft OTE oder der nationalen Fluggesellschaft Olympic Airways und findet, dass OTE und Olympic seitdem besser und kundenfreundlicher funktionieren. Und noch im April 2011 hielten über 70% der Griechen Privatisierung generell für notwendig. Ein weiterer Aspekt ist die Ebbe in der Staatskasse. Wenn der Verkauf öffentlicher Unternehmen oder Immobilien mit Investitionen einhergeht, für die der griechische Staat kein Geld hat, finden viele Griechen das gar nicht so schlecht, etwa im Fall der staatlichen Eisenbahn, ESA. Auch die meisten Griechen wollen, dass lebenswichtige Dienstleistungen nicht privaten Profitinteressen dienen sollen. Aber sie fragen sich auch, ob der bankrotte Staat seine Unternehmen effizient und kundenfreundlich betreibt. Für die Bewertung eines Privatisierungsvorhabens stellen sich damit drei Fragen. Steht der Erlös für den Verkauf oder die Verpachtung des Unternehmens in einem vernünftigen Verhältnis zu den Einnahmen, die der öffentlichen Hand dadurch künftig entgehen? Geht die Privatisierung mit der Verpflichtung zu neuen Investitionen einher? Welchen Einfluss behält der Staat bei Entscheidungen von strategischer Bedeutung? Diese Fragen gelten auch für die beiden wichtigsten griechischen Privatisierungsprojekte, den Verkauf von 67% der Anteile an der Hafengesellschaft von Piräus, OLP, an das chinesische Staatsunternehmen Chinese Ocean Shipping Company, COSCO, und die Verpachtung von 14 Flughäfen an ein Konsortium unter der Führung des deutschen Unternehmens Fraport. Beim Erwerb der OLP-Mehrheit durch die COSCO fällt ein Umstand ins Auge, der fast alle griechischen Privatisierungsauktionen kennzeichnet. Am Ende war COSCO der einzige Bieter. Gewonnen hat also ein Monopolist, der außer dem Preis eine Reihe zusätzlicher Bedingungen diktieren kann. Der Kauf verschafft den Chinesen die weitgehende Kontrolle über den größten griechischen Hafen, denn eine COSCO-Tochter betreibt schon seit 2008 zwei der drei Container-Terminals von Piräus. Der Pachtvertrag läuft über 35 Jahre. Die COSCO zahlt für ihre OLP-Anteile 368,5 Millionen Euro. Wie sich dieser Preis erklärt, bleibt völlig intransparent. Die griechische Privatisierungsbehörde TAIPED hat nie enthüllt, welche Summe die Gutachterfirmen als fairen Preis ermittelt haben. Dafür rechnet die TAIPED den Gesamtwert des Deals auf 1,5 Milliarden Euro hoch. Der enthält zum Beispiel die künftigen Gewinnabgaben an den griechischen Fiskus, die kein Mensch voraussagen kann, und die vereinbarten Investitionen von 350 Millionen Euro. Diese Rechnung ist doppelt gezinkt. Denn die OLP bezog bisher von der COSCO-Tochter für deren zwei Containerterminals eine jährliche Pachtsumme von etwa 35 Millionen Euro. 67% dieser Gelder fließen künftig an den OLP-Mehrheitseigner, also von einer COSCO-Tasche in die andere. Dem griechischen Staat entgehen damit bis Ende der Pachtzeit mindestens 700 Millionen Euro, die vom Gesamtwert der OLP-Privatisierung abzuziehen wären. Noch dreister ist die Kalkulation der vereinbarten Investitionssumme. Sie enthält auch die 115 Millionen Euro an EU-Geldern für den Ausbau des Kreuzfahrtschiffsanlegers in Piräus. Aber diese Summe wäre auch an eine rein staatliche OLP geflossen. Zudem ist die Realisierung der zugesagten Investitionen keineswegs garantiert. Eine Klausel im Kaufvertrag schützt die COSCO bei Verletzung ihrer Pflichten 5 Jahre lang vor jeglichen Sanktionen. Um den volkswirtschaftlichen Nutzen der OLP-Privatisierung anzupreisen, verweisen Athener Banken und Börsenkreise gern auf die langfristigen Effekte, die von dem COSCO-Engagement ausgehen sollen. Der logistische Umschlagplatz, den die Chinesen für ihren europäischen Export errichten, werde für jährliche Einnahmen von 5 Milliarden Euro und 125.000 Arbeitsplätze sorgen. Solche vollmundigen Voraussagen basieren freilich auf ungesicherten Annahmen. Zum einen, dass die Chinesen auch das griechische Eisenbahnnetz aufkaufen, für das sie sich in der Tat interessieren. Zum anderen, dass der chinesische Exportboom in Richtung Europa ungebrochen anhält. Beide Annahmen werden in letzter Zeit zunehmend brüchig. Zudem stellt sich die Frage, ob es für Griechenland vorteilhaft ist, die Filetstücke seiner logistischen Infrastruktur in ein und dieselben, nämlich chinesische Hände, zu geben. Diese Frage gilt auch für eine weitere große Privatisierung, die bereits abgeschlossen ist. Das deutsche Unternehmen Fraport hat zusammen mit einem griechischen Oligarchen für 40, optional 50 Jahre die Lizenz zum Betreiben und Ausbau von 14 griechischen Flughäfen erworben. Dafür zahlt das Konsortium einmalig 1,23 Milliarden Euro. Hinzu kommt eine jährliche Pachtsumme und eine Gewinnabgabe, die dem griechischen Staat über 40 Jahre knapp 8 Milliarden Euro einbringen kann. Allerdings können die Gegner des Projekts eine Gegenrechnung aufmachen. Schon heute erzielen die 14 Flughäfen hohe Gewinne, die sich bis Ende der Pachtzeit auf 5 Milliarden summieren würden. Fraport selbst kalkuliert, dass schon 2017 die Gesamterträge des Unternehmens allein durch die griechischen Flughäfen um gut 100 Millionen Euro zulegen werden. Langfristig rechnet man mit noch höheren Summen, insbesondere bei den Flughäfen von Touristeninseln wie Rhodos, Kos, Mykonos, Santorini und Korfu. Wie dieser Deal zustande kam, ist eine Geschichte für sich. Bei der Vergabe der Pachtlizenzen waren bis zum Schluss drei Interessenten im Rennen, was für griechische Privatisierungsvorhaben die absolute Ausnahme ist. Hat sich das deutsche Unternehmen also nur dank eines überzeugenden Angebots gegen starke Konkurrenz durchgesetzt, wie Fraport-Chef Schulte behauptet hat? Zwei Besonderheiten des Verfahrens stechen ins Auge. Zum einen die Ausschreibung des Pachtvertrages für die 14 hochprofitablen Flughäfen. Bis Anfang 2013 war noch ein anderes Verfahren geplant. Die 37 griechischen Flughäfen waren in zwei Gruppen aufgeteilt, die beide eine Mischung gewinnbringender und defizitärer Objekte enthielten. Man wollte also ein Rosinenpicken verhindern und den Käufer zwingen, mit einem Teil seiner Gewinne defizitäre Flugplätze auf entfernteren Inseln zu subventionieren. Dieser Plan wurde auf Betreiben der Troika verworfen. Es ist ein naheliegender Verdacht, dass diese Entscheidung auf die deutsche Regierung, die Zentralmacht innerhalb der Troika, zurückgeht. Dafür spricht auch eine zweite Besonderheit des Verfahrens. Die Taipeh bestellte zum technischen Berater der Ausschreibung die Lufthansa Consulting GmbH, die Tochter jenes Unternehmens, das direkt an Fraport beteiligt ist, mit 8,45%. Hier liegt ein schwerwiegender Interessenskonflikt vor, der allen Regeln des Anstands und der Europäischen Union für solche Auktionsverfahren zuwiderläuft. Das monieren auch die Autoren der zitierten TNI-Studie, die auf einen weiteren wunden Punkt verweisen. Die Aktienmehrheit der Fraport AG gehört dem Bundesland Hessen und der Stadt Frankfurt, zusammen 51,35%. Damit fließt ein Großteil der Gewinne aus den profitabelsten griechischen Flughäfen 40 Jahre lang in öffentliche Haushalte des Gläubigerlands Deutschland. Umgekehrt verliert der griechische Staat eine langfristige Einnahmequelle, die für die Stabilisierung der öffentlichen Finanzen viel wichtiger wäre als einmalige Privatisierungserlöse, die in die kurzfristige Schuldentilgung fließen. Die Strategie der Fraport basiert nicht nur auf steigenden Passagierzahlen. Um recht zügig zusätzliche Umsätze zu generieren, setzt Finanzchef Matthias Tschang auf eine deutliche Vergrößerung und Optimierung der Handelsflächen. Wie optimal die Bedingungen für die Pächter sind, ist im Kleingedruckten des Übernahmevertrags nachzulesen. So kann die Fraport auf ihren Flughäfen allen alten Vertragspartnern und Mietern kündigen und neue Lizenzen vergeben, muss aber die hinausgeworfenen Firmen, Geschäfte oder Restaurants nicht entschädigen. Die Vertragsstrafen hat der griechische Staat zu zahlen. Und nicht nur das. Die Griechen müssen auch Angestellte abfinden, die von der Fraport entlassen werden. Sie müssen die Opfer von Arbeitsunfällen entschädigen, die auf Versäumnisse eines der Vertragspartner zurückgehen. Sie müssen die Umweltgutachten finanzieren, die bei der Erweiterung eines Flughafens nötig werden. Ja, sie müssen sogar zahlen, wenn Ausbauarbeiten sich wegen archäologischer Funde verzögern. Die kleingedruckte Abwälzung der Kosten auf den bankrotten griechischen Staat ist nicht nur bodenlos zynisch, sie spricht auch den Prinzipien hohn, die von der EU-Kommission selbst verkündet werden. Die Privatisierung öffentlicher Unternehmen, erklärte die Brüsseler Kommission im Oktober 2012, trägt zur Reduzierung von Subventionen, anderen Transferleistungen oder Staatsgarantien für öffentliche Unternehmen bei. Im Fall Fraport gilt das Gegenteil. Der Pächter der 14 Flughäfen hat Anspruch auf umfangreiche Subventionen, Transferleistungen und Garantien des griechischen Staates. Und natürlich ist er von allen finanziellen Belastungen befreit, einschließlich Immobilien- und Gemeindesteuern. Die griechische Seite wiederum hat bei Entscheidungen, die ein wichtiger Parameter für den wichtigsten Wirtschaftszweig des Landes sind, nicht mehr mitzureden. Zum Beispiel bei den Landegebühren, die für die touristische Entwicklung einer Insel entscheidend sein können. Die Verteidiger des Fraport-Deals machen geltend, dass die Sanierung von maroden und kundenfeindlichen Flughäfen, etwa auf Korfu und Santorini, ohne ausländische Investitionen nicht zu finanzieren ist. Das stimmt und gilt unter den heutigen Bedingungen für die griechische Wirtschaft insgesamt. Aber dann stellt sich die Frage, warum es nicht möglich sein soll, die griechischen Inselflughäfen mithilfe von Krediten der Europäischen Investitionsbank zu modernisieren. Das würde im Übrigen auch eine neutrale Fachaufsicht über die Planung und Kosteneffizienz des Programms garantieren. Solche produktiven Investitionen würden dem griechischen Staat sichere und wachsende Einnahmen verschaffen, statt der deutschen Fraport und einem griechischen Oligarchen die Bilanz zu sanieren. Im Sinne einer nachhaltigen Stabilisierung der Staatsfinanzen ist der Fraport-Deal also die schlechteste aller Optionen. Das gilt für die meisten Privatisierungsvorhaben, die in Griechenland unter Krisenbedingungen durchgezogen wurden oder noch bevorstehen, mit Ausnahme der Veräußerung staatlicher Immobilien, die von privaten Investoren einer sinnvollen Nutzung zugeführt werden. Das heißt keineswegs, die Konservierung des alten Zustands zu rechtfertigen. Die beste Lösung wäre vielmehr ein dritter Weg zwischen Privatisierung und Klientelwirtschaft. Die meisten öffentlichen Unternehmen Griechenlands bedürfen tatsächlich einer radikalen Reform, die mit Strukturen aufräumt, von denen stets nur eine privilegierte Klientel der politischen Klasse profitiert hat. Wer dem Land wirklich helfen will, sollte den Aufbau effizienter und sparsamer Dienstleister ermöglichen, die den Anspruch, dem öffentlichen Interesse zu dienen, gegenüber Kunden wie Steuerzahlern endlich einlösen würden. Thank you. Dann schauen wir in die Innenpolitik, zu den politischen Verschiebungen in der BRD nach den letzten Wahlen und hier ein Kommentar aus der Graswurzelrevolution von April, der Nummer 408. Ein deutsches Abfallprodukt. Das Erstarken der rassistischen AfD bei den Wahlen in Sachsen-Anhalt, Rheinland-Pfalz, Hessen und Baden-Württemberg. Nach den starken Ergebnissen der AfD bei den Kommunalwahlen in Hessen und den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz im März 2016 war die Aufregung groß. Dabei hat es die AfD schon immer gegeben. Eigentlich ist das Polittheater insgesamt kaum eines Kommentares würdig. Die politischen Parteien folgen den Anforderungen des nationalen Kapitals. Viel mehr ist nicht drin. Das Erstarken der AfD macht nun auch in Deutschland sichtbar, was ohnehin längst auf der Tagesordnung steht. Eine Entscheidung darüber, wie mit den zunehmend problematischeren Folgen der weltweiten Krise der Kapitalverwertung umzugehen ist. Das deutsche Kapital und seine fleißigen Helfer im Reichstag haben es allerdings im Gegensatz zu ziemlich allen anderen vergleichbaren nationalen Kapitalverbänden bisher erstaunlich erfolgreich geschafft, die Krisenfolgen ins Ausland zu exportieren. Wie aber die Weltpolitik der Niedrigzinsen und Geldschwemmen mit allem, was sie noch hat, eine weltweite Deflation zu verhindern versucht, das bittere Ende dabei aber nur in die Zukunft verschieben kann, kommt nun das Resultat der brutaler werdenden weltweiten Verteilungskämpfe in Form von flüchtenden Menschen aus den ärmsten und destabilisiertesten Regionen der Welt doch in Deutschland an. Die Flüchtenden treffen dabei auf eine Bevölkerung, deren nationaler Gesamtkapitalist zwar wie erwähnt das Schlimmste bisher noch auf andere abwälzen konnte und unter anderem durch Waffenexporte von den Konflikten profitierte, die aber das Märchen vom allumfassenden Wohlstand hierzulande schon deshalb nicht mehr glauben mag, weil beim Blick auf den monatlichen Gehaltszettel und die regelmäßigen Benachrichtigungen der Rentenkasse viele schon einmal nachschauen dürfen, wo sich in der Umgebung die ergiebigsten Pfandflaschenpapierkörbe befinden. Das versteht auch der Dümmste. Ihr werdet irgendwann schon merken, dass hier irgendwas nicht stimmt, weil der Sternmarsch der Völker auf die erste Welt beginnt. Und was werdet ihr tun, wenn sie Mauern aufbauen, zusehen, betroffen sein und wegschauen? Zusehen, betroffen sein und wegschauen, so die Band Bud Alive 1995. Das mit jedem neuen Bürgerkrieg, mit jedem zusätzlichen Failed State, mit jedem Schwellen- oder Drittweltland, dem sich für den Großteil der Menschen das kapitalistische Glücksversprechen trotz Boomphasen nie angestellt hat, der Druck auf die erste Welt wächst, ist keineswegs überraschend und dass die liberale Maske bei dem größten Teil des deutschen Volkskörpers schneller fällt, als Seehofer die Grenzen dicht machen kann, genauso wenig. Nun hat die aktuelle Bundeskanzlerin als Reaktion auf die in den Medien kurzzeitig gehypte Sympathiewelle für die Flüchtenden eine humanistische Minimalposition bezogen und wehrt sich gegen Angriffe auf diese Mini-Überzeugung, die im Grunde eine Selbstverständlichkeit ist. Damit hat sie aber ganz offenbar bei vielen den Volkshorn geweckt. Obwohl die von ihr angeführte Bundesregierung längst mit allerlei Asylpaketen dem entfesselten Mob entgegengekommen ist. Womit wir beim beängstigenden Aspekt der ganzen Geschichte wären, dem rassistischen Reflex, der dazu führt, dass der deutsche Durchschnittsmaulheld immer dann auf den Betriebswirtschaftsgott, dessen Willen er sich im Normalfall umgehend unterordnet, wie die Haussau dem Rute schwingenden Stallknecht zu scheißen anfängt, wenn es darum geht, noch ärmeren, wehrloseren, trostloseren Gestalten als ihm selbst eine Rohrbombe vor die Flüchtlingsunterkunft zu werfen. Und wer zur Beteiligung am Pogrom oder Terroranschlag eine doch zu bequeme Haussau ist, der latscht eben bei Pegida mit, Welt-AfD oder beides. Es ist schon ein bizarres Schauspiel. Von Hartz IV bis Rentenalters Heraufsetzung lassen die Domestizierten alles schafhaft über sich ergehen. Aber wo es gegen Flüchtlinge geht, hilft nicht einmal mehr die Warnung, Deutschland könne wirtschaftlichen Schaden nehmen, wenn Flüchtlingsheime brennen oder von Naziterroristen gemordet wird. Man will die Kleinbürgerhölle dann aber auf keinen Fall auch noch mit Ausländern oder fremden Kulturkreisen teilen müssen. Die AfD gab es im Grunde schon immer. Sie regiert Bayern seit kurz nach dem Führer. Sie saß auch immer mit im Bundestag, mal in der Fraktion der einen, mal der anderen Partei. Fast alle haben ihr Ho- und Möllemänner, Sarrazins oder Steinbachs, mal in der Fraktion der einen, mal der anderen Partei oder in allen gleichzeitig. Jetzt fährt sie eben auf eigenes Ticket. Dass viele der AfD-Funktionäre bereits Parteikarriere hinter sich haben, ist dafür nur ein sichtbares Zeichen. Problematisch ist daran vor allem, dass diese Partei durch ihren Einzug in die Parlamente künftig umfassend mit staatlichen Geldern ausgestattet wird und mit ihrer vermutlich zunehmenden medialen Präsenz den Brandstiftern zusätzliche Legitimation und Stimme gibt. Dennoch, ein neues, bräunliches Mitglied im Politiktheater ist noch nicht allzu bedrohlich. Bedrohlicher sind die Faschisierungen auf der Straße und im Alltag, der im NSU-Komplex zutage getretene strukturelle Rassismus bei Polizei und Verfassungsschutz, die täglichen Angriffe auf geflüchtete und ausländisch aussehende Menschen, die wieder zunehmende Militarisierung von Konflikten aller Art, die Rückbesinnung auf nationale oder rassistische Identitäten in Europa und die Tatsache, dass die immerhin noch liberale Mehrheitsgesellschaft außer Zusehen, betroffen sein und wegschauen nicht zustande bringt. Ausgenommen die tausende gute Seelen, die weitgehend ehrenamtlich und oft mit großem solidarischen Einsatz dafür gesorgt haben, dass den Ankömmlingen zunächst einmal ein freundliches Gesicht gezeigt wurde. Die AfD hingegen ist so ein Abfallprodukt oben beschriebener Entwicklung. Möglicherweise wird sie früher oder später auch wieder entsorgt. So oder so, das Problem wird bleiben. Während unsere Sicherheitsorgane immer wieder behaupten, es müsste mehr überwacht werden, es müsste mehr gespeichert werden, wenn es um Nazis geht, sind da immer wieder erstaunliche Lücken zu finden. So gibt es in Berlin keine Datei, wo gespeichert wird, ob bei Nazis, bei Razzien, bei Durchsuchungen Waffen gefunden werden. Und Ähnliches scheint es auch auf Bundesebene zu geben. Allerdings geht es da nur um Sprengstoffdelikte. Gefährliches Nichtwissen. Zu Sprengstoffdelikten durch Neonazis gibt sich die Bundesregierung weitgehend ahnungslos. Obwohl Neofaschisten immer öfter mit Sprengsätzen, hochexplosiver Pyrotechnik und Brandvorrichtungen hantieren, geben sich die Sicherheitsbehörden dahingehend ahnungslos. Dies geht aus einer jüngst veröffentlichten Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linksfraktion hervor. Zwischen 2013 und 2014 seien insgesamt 342 Spreng- und Brandvorrichtungen bei Straftätern aus dem Bereich der politisch motivierten Kriminalität rechts, PMK rechts auch genannt, gefunden worden. Zahlen für 2015 lägen der Bundesregierung noch nicht vor. In 93 Fällen setzten die Neonazis 2013 und 2014 Sprengsätze tatsächlich ein, beziehungsweise drohten zumindest damit. Vergleicht man die Fallzahlen, ist in den beiden Jahren ein überdurchschnittlicher Anstieg zu verzeichnen. Lag die offizielle Zahl der Delikte 2013 noch bei 25, stieg sie 2014 auf 68 an und verdreifachte sich damit fast. Mit einer hohen Dunkelziffer wird zudem gerechnet. Auf die Frage, inwieweit Sprengmittel durch Neonazis benutzt werden, antwortete die Bundesregierung, dass sie dazu keine Erkenntnisse vorlegen. Zwar listet die Bundesregierung 25 Fälle von Verstößen gegen das Sprengstoffgesetz auf, die sie 2014-2015 gegen Flüchtlingsunterkünfte richtete. An anderer Stelle glänzt sie jedoch erneut durch Nichtwissen. So beantwortete sie weder die Frage der Linksfraktion zum Erwerb oder Handel mit Sprengstoffen durch Neonazis infolge grenzüberschreitender Kontakte, noch die, ob es sich bei den gefundenen Explosivstoffen um gewerbliche oder militärische Sprengmittel handelte. Ebenfalls keine Erkenntnisse will die Regierungskoalition bezüglich des Erwerbs von und des Umgangs mit Sprengmitteln durch Neonazis haben, welche freiberuflich oder unselbstständig in einem Unternehmen arbeiten, das berechtigt ist, im Rahmen seines Firmenprofils legal Sprengmittel zu erwerben bzw. einzusetzen. Zumindest gab die Bundesregierung in ihrer Antwort bekannt, dass in der Datei Tatmittel-Meldedienst zu Brand- und Sprengvorrichtung beim Bundeskriminalamt BKA national mit Stand 2. März 2016 insgesamt 342 Ereignisse erfasst seien, die aufgrund der Tatumstände durch die sachbearbeitenden kriminalistischen Dienststellen dem Phänomenbereich der PMK rechts, also politisch motivierten Kriminalität rechts, vorläufig zugeordnet worden seien. Martina Renner, Bundestagsabgeordnete der Linkspartei, nannte es gegenüber der Wochenzeitung Der Freitag schockierend, dass die Sicherheitsbehörden keinen systematischen Überblick über Funde von Waffen und Sprengstoff bei Rechtsextremen und die Aktivitäten bewaffneter Neonazis hätten. Unter diesen Voraussetzungen seien bundesweite rechtsterroristische Umtriebe schwer zu erkennen und zu bekämpfen, kritisierte sie. Wir die Braunzone der BRD verlassen, wollen wir mit dem Freitag der Wochenzeitung vom 11. April nochmal schauen, was im Umfeld des NSU so passiert, also des sogenannten nationalsozialistischen Untergrundes. Und zwar wollen wir uns plötzliche Todesfälle genauer anschauen. Wie gefährlich ist das Leben als Zeuge? 5 Personen, die womöglich etwas über die rechte NSU-Zelle wussten, sind tot. 5 NSU-Zeugen sind tot. Alle 5 waren jung. Alle 5 starben eines nicht natürlichen Todes. Bei allen 5 sind die Umstände des Todes nicht restlos aufgeklärt. Unter weiteren Zeugen geht bereits die Angst um. Vielleicht ist das aber auch alles nur Zufall. Wer waren die Toten? Todesfall Nummer 1. Arthur C. Seine verbrannte Leiche wurde auf einem Waldparkplatz in der Nähe von Heilbronn gefunden am 25. Januar 2009 gegen 2 Uhr nachts. Sie lag neben einem ausgebrannten Auto. Der Parkplatz selbst heißt Abgebrannte Eiche. Arthur C. war 18 Jahre alt, wohnte in Weinsberg bei Heilbronn und kam aus einer russlanddeutschen Familie. Ob es Mord oder Selbstmord war, konnten die Ermittler nicht klären. Brisanz erhält der Fall dadurch, dass der Name Arthur C. an mehreren Stellen in den Ermittlungsakten der Sonderkommission Parkplatz zum Mord an der Polizistin Michaele Giesewetter auftaucht. Der junge Mann soll eine verblüffende Ähnlichkeit mit einem der Phantombilder gehabt haben, so die Bewertung der Soko Parkplatz. Nach ihren Erkenntnissen hatte C. offensichtlich zu Personenkontakt, die sich nachweislich am Tatort Theresienwiese aufgehalten haben. Sein Name befindet sich auch auf einer Liste von etwa 20 männlichen Personen in den Akten. Was es mit diesen Personen auf sich hat, ist unklar. Ebenso, ob ein Zusammenhang mit den Schüssen auf die zwei Polizisten, Michaele Giesewetter, Martin Arnold, besteht. Todesfall Nummer 2, Florian H. Auch er verbrannte im Alter von 21 Jahren. Am 16. September 2013 sollte Florian H. vom Stuttgarter Landeskriminalamt im Rahmen der NSU-Ermittlungen vernommen werden. Morgens um 9 Uhr verbrannte er in seinem Auto auf dem Cannstätter Wasen, ein Festgelände wie die Theresienwiese in Heilbronn, wenige hundert Meter Luftlinie von LKA und Verfassungsschutz entfernt. Zusätzlich hatte er einen tödlichen Medikamentmix in sich. Für die Staatsanwaltschaft stand schon nach wenigen Stunden fest: Suizid. Bisher konnte das weder belegt noch widerlegt werden. H. befand sich im Aussteigerprogramm des Staatsschutzes für Rechtsextremismus. Er gehörte früher zur Neonazi-Szene in Heilbronn. Schon vor dem Auflegen des NSU-Trios hatte er angegeben zu wissen, wer die Polizistin Giesewetter ermordet hatte. Angeblich nicht Böhnhardt und Mundlos. Der NSU-Ausschuss von Baden-Württemberg hat seine Arbeit zum Fall Florian H. vorzeitig eingestellt, nachdem die Familie des Toten Gegenstände aus dem abgebrannten Auto nicht herausgab, unter anderem ein Laptop und ein Camcorder. Die Gegenstände hatten die Angehörigen vor der Verschrottung durch die Polizei gesichert. Todesfall Nummer 3, Thomas Richter. Besser bekannt als V-Mann Corelli. Er wurde am 7. April 2014 tot aufgefunden, 39 Jahre alt. Als Todesursache wird eine nicht erkannte Diabeteserkrankung angegeben, also Tod durch Zuckerschock. Richard befand sich in einem Schutzprogramm für aufgedeckte V-Leute und lebte vermutlich bei Bielefeld. Davor war er etwa 20 Jahre lang als V-Mann des Bundesamtes für Verfassungsschutz in der rechtsextremen Szene tätig. Sein Name stand auf der Adressliste von Uwe Mundlos, die 1998 in Jena in einer Garage gefunden wurde. Corelli hatte unter anderem die Ku Klux Klan-Gruppe vom Schwäbisch Hall mit aufgebaut. Dort waren mehrere Polizisten Mitglied. Einer, Timo H., war Kollege der in Heilbronn ermordeten Polizistin Giesewetter. 2005 übergab V-Mann Corelli seinen Dienst eine CD mit der Aufschrift NSDAP, NSU. Trotz eines vom Bundestag eingesetzten Sonderermittlers konnte die Geheimdiensttätigkeit Corellis nicht restlos aufgeklärt werden. Dem Sonderermittler wurden Akten vorenthalten, selbst das genaue Eintrittsdatum als Spitze sowie der exakte Todeszeitpunkt stehen nicht fest. Er starb kurz bevor er im Tschäpe-Prozess in München als Zeuge vernommen werden sollte. Todesfall Nummer 4, Melissa M. Bis September 2013 war Melissa M. die Freundin von Florian H. Am 2. März 2015 wurde sie in nicht öffentlicher Sitzung vom NSU-Ausschuss in Stuttgart befragt. Der Zeugenauftritt war wegen einer möglichen Gefährdung zwischen Landeskriminalamt und Innenministerium abgestimmt worden. Die junge Frau erhielt Polizeischutz. Begleitet wurde sie auch von ihrem damaligen Verlobten Sascha W. In ihrer Vernehmung hat sie wiederholt erwähnt, Florian habe große Angst gehabt, weil er sich aus der rechten Szene bedroht sah. Am 28. März 2015 starb Melissa M., 20 Jahre jung. Ihr Lebensgefährte Sascha fand sie abends mit krampfartigen Anfällen in der gemeinsamen Wohnung in Kraichtal bei Karlsruhe. Laut Rechtsmedizin starb sie an einer Lungenembolie. Diese soll durch Blutgerinnsel verursacht worden sein, wie die zuständige Staatsanwaltschaft erklärte. Wie diese Gerinnsel zustande kamen oder wo sie herkamen, ist allerdings unklar. Laut Rechtsmedizin höchstwahrscheinlich durch einen Sturz aufs Knie. Melissa war einige Tage zuvor beim Motorsport leicht gestürzt, hatte eine kleine Verletzung über dem Knie. Melissa und Sascha waren im selben Motorradsportclub aktiv. Todesfall Nummer 5. Sascha W. Am 8. Februar 2016 ist auch Sascha W. ums Leben gekommen. Er starb in derselben Wohnung wie Melissa M. Weil keine natürliche Todesursache festgestellt wurde, ordnete die Staatsanwaltschaft eine Obduktion an, die noch nicht abgeschlossen ist. Dabei wurde jedoch bislang kein Anhaltspunkt für Fremdverschulden gefunden. Die Behörde geht daher von einem Suizid aus. Zusätzlich gäbe es 2 Abschiedsnachrichten von Sascha W., die elektronisch verschickt worden seien. Die Staatsanwaltschaft äußert sich weder zum Inhalt der Abschiedsnachrichten noch zum Empfänger, weder zur Art des Suizids noch zur Frage, wer den Toten gefunden hat. Sascha W. lebte wieder in einer festen Beziehung, sollte Melissa M. doch etwas von den möglichen NSU-Geheimnissen ihres Freundes Florian H. gewusst haben? Hatte sie dann vielleicht auch ihrem neuen Partner Sascha W. davon erzählt? Er begleitete sie zur Befragung in den NSU-Ausschuss, wo er den Abgeordneten ein Foto eines, so wörtlich, Nazis zeigte, der im selben Haus wie er gewohnt hatte und mit einem anderen Nazi in Heilbronn befreundet sein soll. Damit kann auch Sascha W. als NSU-Zeuge gelten. Abschließend als letzten Beitrag des linken Medienspiegels wollen wir uns dem Schwangerschaftsabbruch zuwenden. In Polen hat die rechte Regierung ein drakonisches Gesetz schon in Planung. Bei der AfD sind auch viele sogenannte Lebensschützerinnen. Und ein Land, in dem ja ein wirklich drakonisches Gesetz zum Schwangerschaftsabbruch gilt, nämlich Chile. Zu diesem Land wollen wir euch jetzt einen Artikel vorstellen aus der Le Monde Diplomatique, ebenfalls vom März. Und dieser Artikel heißt: Das katholische Gesetz für Schwangerschaftsabbruch gilt in Chile immer noch als Gewaltverbrechen. Die 24-jährige Camila aus Santiago de Chile sitzt bei einer Tasse Tee in ihrem Wohnzimmer. Ich war damals 14. Es war so eine Sommerliebe. Ich hatte keine Ahnung. Ich wusste gar nicht, dass ich schwanger werden konnte. Ihre Mutter ist dabei. Die beiden wollen anonym bleiben. Eines Morgens gab mir meine Mutter dann einen Schwangerschaftstest. Das Ergebnis war positiv. Meine Mutter hat gesagt, ich soll mit niemandem darüber sprechen und ganz normal in die Schule gehen. Am Abend fragte sie mich dann, was ich tun will. Camilas Mutter Cynthia fährt fort. Ich habe ihr gesagt, es muss unter uns bleiben. Ich könnte dafür ins Gefängnis kommen. Ich habe ja früher viel im Untergrund gearbeitet. Cynthia war während der Zeit der Militärdiktatur in der patriotischen Front Manuel Rodriguez aktiv, in dem bewaffneten Kampf der kommunistischen Partei. Irgendwann kam ein etwa 40-jähriger Mann zu uns, berichtet Camila. Ich weiß nicht, ob er ein Arzt war. Er gab mir 4 Pillen und wartete dann darauf, dass der Embryo abging. Ich war im Bad, hatte Krämpfe und blutete. Es ging sehr schnell. Aber ich war wirklich traumatisiert. Ich hatte 2 Jahre lang Depressionen und furchtbare Schuldgefühle. Camila war vorher immer gegen Abtreibungen gewesen. Ich fand das furchtbar. In der katholischen Schule, auf die ich ging, hatten sie uns Bilder von Ausschabungen und schreienden Babys gezeigt. Aber dann habe ich meine Meinung geändert. Camila betrachtet ihren anderthalbjährigen Sohn Ariel, der in einer Ecke spielt. Jetzt, wo ich Mutter bin, weiß ich, dass bei einer Schwangerschaft das Wichtigste ist, dass man das Kind haben will. Ihre Mutter hat sie stets unterstützt. Sie war überzeugt, man muss die Freiheit haben, selbst zu entscheiden. Aber in unserem Land redet ja kaum jemand von sexueller Aufklärung. Die Geschichte der 13-jährigen Belen, die im Alter von 11 Jahren nach wiederholten Vergewaltigungen durch ihren Stiefvater schwanger wurde, ließ die Diskussion 2013 um das Recht auf Abtreibung erneut aufflammen. Im Jahr darauf musste eine 13-Jährige, die ebenfalls vergewaltigt worden war, das Kind austragen, obwohl es schwer krank war und nach der Geburt nur wenige Stunden lebte. Solche dramatischen Geschichten zeigen, wie rückständig die chilenische Gesetzgebung in dieser Hinsicht ist, die noch aus den letzten Monaten der Pinochet-Diktatur stammen. Derart repressiv sind nur noch der Vatikan, Malta, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Haiti und Suriname. In Chiles Nachbarländern Kuba, Puerto Rico, Uruguay sowie im Gebiet von Mexiko-Stadt ist Abtreibung in den ersten 12 Schwangerschaftswochen ohne Einschränkung erlaubt. Andere südamerikanische Länder gestatten die medizinische Indikation, die mehr oder weniger breit ausgelegt wird. In Chile war die Abtreibung aus medizinischen Gründen, also wenn die Schwangerschaft ein Gesundheitsrisiko für die Frau darstellt, fast 50 Jahre lang erlaubt, erklärt die Ärztin und Feministin Maria Isabel Mantamala Vivaldi. Ich war damals Assistenzärztin und habe auch selbst Abtreibungen vorgenommen, aber jetzt sind wir wieder hinter diesen Stand zurückgefallen. Nach der Rückkehr zur Demokratie blieb trotz etlicher parlamentarischer Initiativen das restriktive Gesetz in Kraft, demzufolge Frauen, die abtreiben, mit 3 Jahren Gefängnis bestraft werden können. Jedes Jahr gehen zwischen 70.000 und 120.000 Frauen dieses Risiko ein. Damit ist Chile, wie Mantamala Vivaldi erklärt, das Land mit der höchsten Abtreibungsrate in ganz Lateinamerika, zusammen mit der Dominikanischen Republik. Da es keinerlei öffentliche Informationen zum Thema Verhütung gibt, ist die Zahl der ungewollten Schwangerschaften besonders hoch. Seit Dezember 2014 sind Abtreibungen bei Vergewaltigung, Inzest, Missbildung des Fötus oder Lebensgefahr für die Frau auch in der Dominikanischen Republik straffrei, sodass Chile mit seiner Politik inzwischen ziemlich allein dasteht. Im Präsidentschaftswahlkampf 2013 hatte Michelle Bachelet, Kandidatin der Mitte-Links-Koalition und ausgebildete Kinderärztin, Straffreiheit in 3 Fällen versprochen: bei Vergewaltigung, bei einem nicht lebensfähigen Fötus oder bei Lebensgefahr für die Frau. Aber es brauchte noch weitere dramatische Meldungen und Demonstrationen, bis die Regierung Anfang 2015 endlich ein Gesetzesvorhaben in den Kongress einbrachte. Anfang August wurde das Gesetz im zuständigen Ausschuss verabschiedet und nahm damit die allererste Hürde. Die Debatte begann jedoch unter ungünstigen Vorzeichen. Wir sind für das Leben und unsere Krankenhäuser sind Orte, an denen das Leben geschützt wird. Wir werden dort keine Abtreibung vornehmen, erklärte der Rektor der Katholischen Universität Ignacio Sanchez gegenüber den Abgeordneten. Die Katholische Universität betreibt das größte private Gesundheitsnetz Chiles. Selbst wenn das Gesetz verabschiedet wird, werden es die über 1200 Ärztinnen und Ärzte in deren Kliniken nicht umsetzen. In einem Land, in dem die Ehescheidung erst seit 2004 erlaubt ist und 57% der Bevölkerung katholisch sind, hat eine solche Erklärung Gewicht. Die Kirche setzt die Regierung unter Druck, wie immer, schimpft Mantamala Vivaldi. Und wenn die Regierung bei ihrem Vorhaben bleibt, droht die Kirche mit massenhaften Protesten, wie die Evangelikalen in Brasilien. Die Offensive der Katholiken zeigt Wirkung, auch weil sie gute Verbindungen zu den konservativen Parteien und den mit der Regierungskoalition sitzenden Christdemokraten haben. Ende Juli ließen die Christdemokraten verlauten, dass weniger als 1/3 ihrer Abgeordneten für das Gesetz stimmen werde, obwohl sie vor 2 Jahren das Programm von Michelle Bachelet offiziell mitgetragen hatten. Der christdemokratische Vizepräsident Matthias Walker erklärte, dass die Parteimitglieder mehrheitlich auch die straffreie Abtreibung nach einer Vergewaltigung ablehnten. Präsidentin Bachelet muss ihre Koalitionspartner bei der Stange halten, wenn sie ihre Mehrheit im Kongress nicht verlieren will, auch wenn ihr Image wegen einer Affäre um Immobilienspekulationen, in die ihr Sohn und ihre Schwiegertochter verwickelt sind, angekratzt ist. Und sie muss die Empfehlungen der internationalen Organisationen zumindest ein Stück weit umsetzen. Immerhin war Bachelet von 2010 bis 2013 die erste geschäftsführende Direktorin von UN Women und Ende 2014 drängte eine Expertengruppe der UNO Chile, die Fesseln einer konservativen patriarchalen Gesellschaft endlich abzuschütteln. Neuerdings haben auch feministische Organisationen ihre Kampagnen auf die aktuelle Debatte eingestellt. Miles, ein 2010 gegründeter Verein zur Verteidigung des Rechts auf sexuelle und reproduktive Selbstbestimmung, konzentriert sich jetzt nur noch darauf, Straffreiheit für eine medizinisch gebotene Abtreibung zu fordern. Denn nach neuesten Umfragen sind 60-70% der Chilenen dafür. Andere Organisationen gehen weiter. Der 2014 gegründete Verband feministischer Gruppen, Coordinadora Feministas en Lucha, organisiert Demonstrationen für die generelle Legalisierung der Abtreibung. Der Gesetzesvorschlag von Bachelet berücksichtigt die Klassenfrage nicht, erläutert Hilary Heiner, Geschichtsprofessorin an der Universität Diego Portales in der Hauptstadt. Die Reichen konnten es sich schon immer leisten, für einen Schwangerschaftsabbruch in eine Privatklinik oder ins Ausland zu gehen. Die große Ungerechtigkeit liegt darin, dass nicht jede Frau Zugang zu einer gefahrlosen Abtreibung hat. Die Situationen, für die nach dem neuen Gesetz Straffreiheit gilt, betreffen nur 2% der Abtreibungen, unterstreicht Carolina, die anonym bleiben möchte. Sie macht mit bei der Abtreibungshotline Chile, Linea Aborto Chile, deren Aktivistinnen von der niederländischen Organisation Women on Waves ausgebildet wurden. Unter der Woche ist die Hotline, über die die betroffenen Frauen alle notwendigen Informationen für eine sichere Abtreibung erhalten, immer abends zwischen 20 und 23 Uhr erreichbar. Tausende Frauen sind jedoch nach wie vor auf den Schwarzmarkt angewiesen. Die Abtreibungspille Misoprostol wird aus den Nachbarländern eingeschmuggelt und teuer weiterverkauft. Für 40.000 bis 120.000 Pesos, das entspricht 55 bis 164 Euro. Nicht selten wird das Medikament, das nur bis zur 12. Schwangerschaftswoche wirkt, falsch angewendet, weshalb die Frauen nach einer solchen Abtreibung gefährliche Blutungen und Infektionen erleiden. Wenn sie damit dann ins Krankenhaus gehen, müssen sie befürchten, angezeigt zu werden und Verhöre und schlechte Behandlung über sich ergehen zu lassen. Bei uns kommen völlig verängstigte Frauen ohne Geld an, berichtet auch die Vorsitzende der landesweiten Hebammengewerkschaft Anita Roman, die im Krankenhaus Luz Tisnebrus in Santiago arbeitet. Sie gehen erst ins Krankenhaus, wenn ihr Zustand wirklich ernst ist, aber wir zeigen sie nicht an. An diesem Grundsatz hält sich auch Mauricio Bessio von der Katholischen Universität Chile. 2013 wurde trotzdem gegen 166 Frauen Anzeige erstattet. 22 von ihnen sind verurteilt worden, sagt Staatsanwalt Felix Inostroza, Leiter der Abteilung für Gewaltverbrechen, zu denen in Chile auch der Schwangerschaftsabbruch gehört. Die meisten Frauen kommen nicht ins Gefängnis, sondern erhalten andere Strafen, erläutert die Anwältin Anna Piquer, Generalsekretärin von Amnesty International Chile. Heute sitzen noch 6 Männer im Gefängnis. Zuletzt wurden 2013 ein 76-jähriger Krankenpfleger zu 818 Tagen Haft verurteilt, weil er mehrfach Abtreibung vorgenommen hatte. Die Kriminalisierung ist also auf dem Rückzug. In El Salvador ist es viel schlimmer, sagt Anna Piquer. Dort müssen die Frauen wirklich ins Gefängnis. Amnesty International startete im April 2015 eine Kampagne »Mein Körper, meine Rechte« für 17 Frauen, die dort zwischen 1999 und 2011 zu Haftstrafen bis zu 40 Jahren verurteilt worden waren, die meisten wegen Totschlags in besonders schwerem Fall. Im April 2014 reichten ihre Anwälte ein Gnadengesuch ein und im Januar kam eine der Frauen, Guadalupe Vázquez, nach fast 10 Jahren hinter Gittern endlich frei. Manche sahen das als ein Zeichen, dass El Salvador der nächste Staat sein könnte, der sein Abtreibungsrecht ändert. Seit einigen Jahren arbeiten Aktionsgruppen in ganz Lateinamerika an einer Vernetzung. Linea Aborto Chile hat ein Handbuch zur medikamentösen Abtreibung veröffentlicht, das bereits tausendfach verteilt und aus dem Netz heruntergeladen wurde. Wir haben uns am ersten lateinamerikanischen Handbuch orientiert. Es ist in Argentinien erschienen, erklärt Carolina. Auch die Bolivianerinnen haben das Handbuch übernommen. Und vielleicht wird dieses Netzwerk von Frauen für Frauen einmal ganz Amerika umspannen. Das war der linke Medienspiegel. Alles Weitere findet ihr online unter medienspiegel.blogspot.de. Und tschüss.